keinen Feind kann mich verschlingen, das schreiende Gewissen schweigt. Was sollte mich der feine Zahl umringen? Der Tod hat selbst keine Macht, mir aber ist der Sieg schon zugedacht, weil sich mein Helfer mir, mein Jesus,